Morning. Guten Morgen. Do you remember when I said to you about the car show that I went to? Erinnerst du dich an die Autostellung, von der ich dir erzählte? Lamborghinis and all Bentleys and all the stuff was there. Lamborghinis und Bentleys und all das Zeug, das es dort gab. And I've driven a Ferrari and I've driven a McLaren. Ich bin schon mal einen Ferrari und einen McLaren gefahren. Friend of mine rented them for me to test drive. Ein Freund von mir hat sie für mich zum Probefahren ausgeliehen. And it was very fun. Das hat wirklich Spaß gemacht. I'm very glad that I don't have one. Also, ich bin sehr froh, dass ich keinen habe. And I'll tell you why. Und ich sag dir warum. Well, because I don't think Christians can have them. Nicht, weil ich denke, dass Christen das nicht haben sollten. It's all a matter of the heart issue. Es ist immer eine Sache der Herzenshaltung. But I tell you why I would never want one. Aber ich sage dir, warum ich nie einen haben wollen würde. Because I have a weakness of the flesh. Denn ich habe eine Schwachheit im Fleisch. And that's a love for speed. Und das ist eine Liebe für Geschwindigkeit. So if I would have one of those cars, I don't know if I would survive a week. Wenn ich eines dieser Autos hätte, weiß ich nicht, ob ich eine Woche überleben würde. I mean, I'd be very happy to go to Jesus right now. Ich wäre sehr glücklich, jetzt zu Jesus zu gehen. But it'd not be smart going to Jesus smashing a car. Aber es wäre nicht sehr klug, zu Jesus zu gehen, indem man ein Auto zu Schrott fährt. So I drove these two crazy cars for 1 hour and the guy who sat next to me, his knuckles were white, he was so scared. Ich bin diese zwei Wahnsinnsautos, den Ferrari und den McLaren, eine Stunde lang gefahren. Und der Typ, der neben mir saß, hatte ganz weiße Fingerknöchel, weil er so sehr Angst hatte. Especially McLaren. Ein besonderer McLaren. Actually, Daniel drove them both too. Daniel fuhr auch mit beiden. He's pretty crazy too. Und er ist auch so verrückt. But look, aber schau. Here is the deal. Das Eigentliche ist, remember, I was at the car show and the Lord said to me that they worship the created things rather than the creator. Und erinnere dich, als ich auf dieser Autoausstellung war, sagte der Herr, dass die Leute das Geschaffene anbeten, anstatt ihren Schöpfer. Of course, this verse immediately came to me, which is Romans 1:24. Natürlich kam mir sofort der Vers aus Römer 1:24 in den Sinn. And I'm going to read it from the Passion. Und ich lese ihn aus der Passion Translation vor. Romans 1:24. Römer 1:24. This is why God lifted off his restraining hand and let them have full expression of their sinful and shameful desires. Deshalb hat Gott seine zügelnde Hand weggenommen und hat sie den ganzen Ausdruck ihrer sündhaften und schändlichen Begierden erfahren lassen. They were given over to moral depravity. Sie wurden moralischer Verdorbenheit übergeben. Dishonoring the body by sexual perversion among themselves. Und entbehrten ihren Körper durch sexuelle Perversion untereinander. All because they traded the truth of God for a lie. Alles, weil sie die Wahrheit Gottes gegen eine Lüge eingetauscht haben. What does it mean to trade the truth of God for a lie? Was heißt es, die Wahrheit Gottes gegen eine Lüge einzutauschen? Well, Paul continues to describe it. Paulus beschreibt es weiter. They worshipped and served the things that God made, wow, rather than the God who made all things. Sie beteten die Dinge an, die Gott gemacht hat, und dienten ihnen anstatt dem Gott, der alles erschuf. You see, that's changing the truth for a lie. Das heißt es, die Wahrheit gegen eine Lüge einzutauschen. People who say Christians are not allowed to have nice material things, that's a complete lie. Es ist eine totale Lüge, wenn Leute sagen, Christen dürften keine materiellen Sachen haben. But people who actually begin to worship and serve things instead of God. Aber Menschen, die anfangen, Dinge anzubeten und ihnen zu dienen anstelle von Gott, they now have also changed the truth for a lie. Haben auch die Wahrheit gegen eine Lüge vertauscht. What's the lie? Was ist die Lüge? The lie is that any material thing is worthy serving. Die Lüge ist, dass jede materielle Sache es wert ist, ihr zu dienen, and is worthy to be worshipped. Und sie anzubeten. No. Nein, only God. Nur Gott. There is a really fine line in this. Da ist ein sehr schmaler Grat. Always guard your heart very carefully and see what do you worship and who do you serve. Bewache dein Herz immer sehr sorgsam und achte darauf, was du anbetest und wem du dienst. Do you serve things or do you serve God and people? Dienst du Dingen oder dienst du Gott und den Menschen? Do you worship things or do you worship God? Betest du Dinge an oder Gott? Very, very simple question. Das ist eine ganz einfache Frage. So everything that God has given me, he truly wants me to enjoy it. Gott möchte, dass ich alles genieße, was er mir gegeben hat. But the danger is that we change the truth for a lie and the lies that these things will now satisfy us. Aber die Gefahr ist, dass wir die Wahrheit gegen eine Lüge vertauschen und die Lüge ist, dass diese Sachen uns nun erfüllen. How many Christians even have fallen to that lie thinking when I have this thing, I find satisfaction. And they never do, of course. Wie viele Christen sind sogar auf die Lüge reingefallen, wenn ich das Ding habe, finde ich Erfüllung. Und natürlich ist es nicht so. If I earn this certain amount, I will have satisfaction. Of course they never have. Wenn ich so und so viel verdiene, werde ich zufrieden sein. Natürlich ist es nicht so. Never, never, never works because I've changed the truth for a lie. Das funktioniert nie, nie, nie, denn wir haben die Wahrheit gegen eine Lüge eingetauscht. The truth is very simple. Die Wahrheit ist ganz einfach. God is alone to be worshipped and served. Gott allein soll ich anbeten und dienen. And he enjoys me to be blessed. Und es gefällt ihm, dass ich gesegnet bin. This heart attitude, mit dieser Herzenshaltung, you will be content, wirst du zufrieden sein, you will be thankful, du wirst dankbar sein, and you will have a life in peace. Und du wirst ein Leben in Frieden haben. Oh, may Jesus raise up people all over the world to live with a free heart and enjoy the goodness of God. Möge Jesus Menschen auf der ganzen Welt hervorbringen, die mit einem freien Herzen leben und die Güte Gottes genießen. This must please the heart of the Father. Das muss das Herz des Vaters erfreuen.